Sie und Ihren Partner Pop, der ein ebensolches Schwein ist wie Sie, wir werden Sie umlegen, wenn es an der Zeit ist. Und es ist sehr bald an der Zeit. Wir fragen uns nur noch, welchem der beiden Schweine wir zuerst das Grunzen austreiben wollen. Sie sind ja verrückt, Mann. Total verrückt. Aus welcher Anstalt sind Sie abgehauen, ne? Aber ich werde dafür sorgen, dass man Sie wieder einfängt. Lassen Sie sich überraschen, Herr Borghagen. Es ist ein nettes, spannendes Spielchen. Unser Schweinespielchen sozusagen. Wer von den beiden Bropo-Schweinen, Borghagen oder Pop, muss zuerst dran glauben? Der Überlebende wird es als erster wissen. Bald schon, sehr bald. Aber er wird sich nicht lange darüber freuen können. Ich wünsche noch gute Geschäfte, Herr Borghagen. Und grüßen Sie das andere Schwein, Herrn Pop. Auf Wiederhören. Die Nächte mit Lenny. Hörspiel von Otto A. Böhmer. Mein Zug kommt, Lenny. Es ist soweit. Gib mir noch einen Kuss und dann troll dich. Du willst mich loswerden, Frau Kriminalhauptkommissarin. Erst verdrehst du mir den Kopf, reißt mir das Herz raus und jetzt willst du mich abschieben. Blödmann. Nein, nicht Blödmann, Bergmann. Meinen Namen solltest du dir schon merken. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hör auf, Lenny. Wir hatten eine so schöne Zeit zusammen. Lenny. Niemand sagt das so schön, so versonnen, Lenny. Sag's noch einmal, Kleines. Ach, sie war viel zu kurz, diese Zeit, und außerdem... Ja, zu kurz. Aber ich muss nach Warendorf zurück und du nach Köln. Ich bin keine 20 mehr, Lenny. Auch keine 30, keine 40. Ich bin ein stark alterndes Weib, das schon einiges hinter sich gebracht hat. Und das wiederum bedeutet, dass man vorsichtiger wird mit den Illusionen. Was für Illusionen? Ich liebe dich, Valerie. Sag das doch nicht so daher, Lenny. Ich sag es nicht so daher, sondern nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin nämlich auch keine 20, 30, 40 mehr. Ich habe auch einiges erlebt. Und gerade deswegen weiß ich, was ich rede, meine Liebe. Ich möchte dir ja glauben, Lenny. Aber? Es ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Ich stelle mir gar nichts einfach vor. Das Leben nicht. Und schon gar nicht die Liebe. Das ist schon einfach. Der Tod vielleicht. Du solltest uns eine Chance geben. Unsere Liebe verdient es nicht, dass du ihr jetzt schon diesen ganzen Alltagsmüll überstülpst. Lenny, sei vernünftig. Auch für die Liebe kommt der Alltag. Du redest wie meine Mutter. War vielleicht eine kluge Frau, deine Mutter. Mehr verbittert als klug. Ich muss einsteigen. Versprichst du mir, dass du uns eine Chance gibst? Ja. Sei nicht so verdammt hartnäckig. Ich schau dir in die Augen, Kleines. In die schönen Augen, in die Augen eines jungen Mädchens. Lenny, Kindskopf. Ich steig jetzt ein. Mach's gut. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Dieses Programm zur aktuellen Rasterfahndung und zum gleichzeitigen Abruf freigegebener Daten aus den Zentralkarteien Hans Sachs und Matthias Grünewald kann über den aktuellen Printerport von LPT1 auf LPT2 oder 3 umgeschaltet werden. Damit können vom Rechner auf einfache Art und Weise 2 oder mehr Drucker angesprochen werden. Ah, wer wagt es, mich zu stören, wo ich gerade den großen Durchblick am Computer habe? Frechheit. Was? Ach so, ja, Sie sind schon mit dem Kommissariat Warndorf verbunden. Ich dachte, es wäre ein internes Gespräch. Entschuldigung. Frau Luck wollen Sie sprechen? Ne, die ist nicht da. Die wird aber für morgen zurückerwartet. Wie bitte? Nein, krank ist sie nicht. Sie war zu einem Fortbildungsseminar. Nicht wahr? Ja, Fortbildung kann nichts schaden, Sie sagen es. Ich bilde mich auch gerade fort am Computer. Eben, die Polizei wird immer moderner. Müssen wir doch, wenn wir mit dem organisierten Verbrechen mithalten wollen. Soll ich Frau Luck was ausrichten? Oder kann ich Ihnen weiterhelfen? Ach so, ist persönlich. Na, wie Sie meinen. Soll ich ihr sagen, dass Sie angerufen haben? Wie war doch noch Ihr Name? Der ist unwichtig. Alles klar, ich werde es ihr ausrichten, dass Sie angerufen haben, Herr Unwichtig. Arschgeige. Und das geht? Das ist aber late. Valerie, du hast ja erst morgen wieder kommen. Nee, von Tage. Morgen hätte ich gerade verdänzt. Aber erst das Konom fahren. Na, mein Kind, ich komm drin. Danke. Kommst du direkt von der Bahn, ne? Ja, ich dachte, kicks es fort wie Vater drin. Das ist aber nicht von die. Sag dir was. In Hresken, Wien. Ach, Herrn, wann du ein Glas mit trinkst? Oh, auch zwei. Wohl sein, Vater. Du siehst irgendwie anders aus, Valerie. Tja, wie denn? Ja, weiß nicht, aber anders eben. Jünger, zum Beispiel. Oh, das hört mich gern. Vielleicht liegt es an meiner neuen Faltencreme. Jünger, hübscher. Oh, noch hübscher, das geht doch gar nicht. Aber irgendwie zerstreut und geistesabwesend. Wenn du mit deinen Gedanken woanders wärst. Ach, das könnte sein, Vater. Mir geht so einiges im Kopf herum. Willst du es mir erzählen? Später vielleicht. Im Moment muss ich mich erst mal sammeln. Muss ja einiges passiert sein auf deinem Seminar. Tja, Fortbildung kann sehr spannend sein. Und man lernt manchmal interessante Leute kennen, nicht wahr? Manchmal ja, manchmal aber auch nicht. Ich merke schon, Kind, du musst dich wirklich erst sammeln. Nun gut, meine liebe Valerie. Ich bin nicht der Mensch, der solche Dinge gern einem Anrufbeantworter anvertraut. Aber offensichtlich lässt du dich verleugnen. Und das habe ich nicht verdient. Du magst mich aufdringlich finden oder auch nur merkwürdig anhänglich. Aber du wirst mich nicht so schnell los. Hallo. Ah, hallo Valerie. Schön, dass du wieder da bist, Chefin. Wir haben dich alle sehr vermisst. Oh, das kannst du deinem Friseur erzählen. Junge, ich war doch gerade mal 10 Tage weg, da wollt ihr mich schon vermisst haben? Na, wenn ich's dir sage. Ohne mich läuft der Laden nicht, was? Darf ich das deinen freundlichen Worten entnehmen, hm? Das nun wieder nicht. Ich will mich nicht loben, aber ich habe die Sache hier voll im Griff. Mhm. Polizeilich, meine ich. Es geht mehr um das Menschliche. So, um das Menschliche. Dann habt ihr mich wohl als Frau vermisst. Als liebe Kollegin, ne? Und nicht etwa als leitende Kriminalhauptkommissarin. Kann man das so sagen? In etwa ja. Im Übrigen... Hm? Was ist? Du guckst so schräg. Du siehst irgendwie anders aus. Oh, verändert. Jetzt fängst du auch noch an. Na, lass es mich so sagen. Wie eine reife, noch einmal neu erblühte Frau. So siehst du aus. Ja, das ist es. Sag mal, hast du heute Morgen so heiß geduscht oder was? Wie eine reife, noch einmal neu erblühte Frau. Seit wann liest du Groschenhefte? Ich kann nur wiedergeben, was ich sehe. Hast du deine Haare gefärbt? Gut, geh, fragt man das eine Dame. Gut, ich habe sie getönt, nicht gefärbt. Das tun reife, wieder neu aufblühende Frauen gelegentlich. So, aber jetzt aber Schluss. Lass uns über den Stand der Dinge reden. Was gibt's denn Neues? Na, nicht viel. Eigentlich gar nichts. Also zwei handfeste eheliche Auseinandersetzungen mit Wiederholungsgefahr. Ach, ein erneuter Versuch, Schutzgeld zu erpressen. Mhm. Diesmal beim Griechen in Freckenhorst. Und eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Morddrohungen. Tja. Wer soll denn ermordet werden? Na, die Anzeige hat ein gewisser Brockhagen erstattet, der mit seinem Partner eine Investmentfirma betreibt. Ist das alles? Na, reicht doch, oder? Vermutlich hast du dich als vergleichsweise nüchterne Beamtin schon wieder problemlos in den Alltag zurückbewegt. Und vielleicht denkst du schon gar nicht mehr an deinen alten Lenny. Mit mir aber ist es anders. Du spukst mir ständig im Kopf herum. Ich sehe dein liebes Gesicht vor mir. Erinnerst du dich noch an die wunderschöne Nacht in der piekfeinen Absteige, die wir uns nehmen mussten, weil wir sonst nirgendwo zusammenkommen konnten? Der Regen klatschte gegen das Fenster, der Wind heulte um das Haus, das Bett knarrte und wir waren uns sehr, sehr nah. Du merkst, dass du beträchtlichen Schaden in mir angerichtet hast. Und da kann und muss ich nachtragend sein. Valerie, hörst du mir überhaupt zu? Ja, natürlich. Morddrohungen. Ja, und was meinst du, muss man die ernst nehmen? Der Brockhagen nimmt sie natürlich sehr ernst. Angeblich werden er und sein Partner mehrmals die Woche bedroht. Wie? Na, das Übliche. Umlegen. Vierteilen oder was auch immer. In Investment. Ja. Habt ihr das mal überprüft, diese Firma, meine ich? Vielleicht hat dieser Brockmann... Brockhagen. Sag ich doch. Vielleicht hat er sich verspekuliert mit fremdem Geld. Ja, kann sein. Obwohl ich glaube, dass was anderes dahinter steckt. Sagt mir mein kriminalistischer Instinkt. Der ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht so recht aufgefallen. Du, dieser Brockmüller kann doch eine Telefonüberwachung beantragen. Hab ich ihm auch gesagt. Ich glaube, ich kann wieder gehen. Du hast dir wirklich alles im Griff. Nicht wahr? Vielleicht sollte ich doch mal was anderes machen. In diesem Leben. Was soll das denn jetzt? Ich mein's so, wie ich's gesagt habe, mein Junge. Genau so. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Vater Luck, am Ende werden Sie auf Ihre alten Tage noch zum Kneipengänger. Wohl kaum. An sich sitze ich ja lieber zu Hause und trinke meinen Rotwein. Aber manchmal fällt auch einem ganz alten Mann die Decke auf den Kopf. Wem sagen Sie das? Genau, Schulze Osthoff. Du bist doch ein ganz alter Mann. Jedenfalls siehst du schon seit deinem 30. Lebensjahr so aus, als wenn du 65 wärst. Und dir ist so oft die Decke auf den Kopf gefallen, dass du nichts mehr auf die Reihe kriegst. Nur noch den Suff, den regelmäßigen. Auch deswegen gehe ich mal ganz gerne in die Kneipe, weil Sie da sind, meine Herren. Sie beide. Sie sind wahre Komiker. Prösteken. Prösteken. Eigentlich passt ihr doch vorzüglich zusammen. Ihr liebt euch, aber ihr tut so, als ob ihr euch nicht leiden könntet. Eine gute Nummer. Ich muss Sie enttäuschen, Vater Luck. Unsere Abneigung ist nicht gespielt, sondern wahrhaftig. Sie ist auch begründet, zumindest in meinem Fall. Dieser Frielinghaus nämlich ist eine derart unnütze, unfähige, dazu noch ganz und gar unsympathische Gestalt, dass sie den Widerwillen jedes rechtschaffenen Menschen hervorrufen muss. Warum er mich hingegen nicht mag, ist mir unerfindlich. Eigentlich müsste er ja aufschauen zu mir, mich bewundern. Dich bewundern, Schulze Osthoff? Dich, den unfähigsten aller unfähigen Dichter, einen versoffenen, pennerähnlichen Tagedieb, der seine Mitbürger mit strengen Ausdünstungen und dämlichen Sprüchen nervt? Ich sag ja, eigentlich lieben Sie sich, meine Herren. Man muss kein Psychologe sein, um das zu merken. Eine ganz andere Frage. Kommt Ihre charmante Tochter eigentlich noch? Keine Ahnung. Seitdem sie wieder da ist, hat sie sich etwas zurückgezogen. Ich weiß nicht, warum. Vermutlich hat es mit ihrem Gefühlsleben zu tun. Wer schaut schon in die Seele einer Frau? Wie wahr, wie wahr. Selbst ich, der ich über so viele Bereiche des Lebens Bescheid weiß, stoße da gelegentlich an meine Grenzen. Ich werde dich besuchen, ob du willst oder nicht. Warendorf ist ja nicht aus der Welt. Ich werde dir in die Augen sehen, Kleines. Ein Mann, der sich im Moment wie ein kleiner Junge fühlt, den die Verliebtheit übermannt hat, handstreichartig und unwiderstehlich. Es hilft nichts, wenn du zu fliehen versuchst oder Hals über Kopf den Polizeidienst quittierst. Lenny kommt und wird dich in die Arme schließen. Ein Kuss von mir und ich sage ciao, bis bald. So, das habe ich auch erledigt. Brockhagen und Pop werden jetzt die Fangschaltung bekommen. Wer ist Brockhagen, wer ist Pop und welche Fangschaltung meinst du? Gnädige Frau ist ja mal wieder voll bei der Sache. Brockhagen und Pop sind die Inhaber der Firma Bropo Invest und beide Herren werden seit einiger Zeit mit Morddrohungen belästigt. Vielleicht kannst du dich vage erinnern. Vage. Sehr vage. Und da die Morddrohungen nicht aufhören, sondern munter weitergehen, gibt es jetzt eine Fangschaltung. Recht so. Und warum zapfen wir nicht gleich die Leitung an? Lauschangriff? Es geht nicht um Brockhagen oder Pop. Es geht um den anonymen Anrufer. Da bringt Anzapfen nicht viel. Weil du bist wirklich nicht bei der Sache, Valerie. Was ist denn los? Ich geb's zu, Ludger. Meine Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Aber ich kann dich beruhigen, es ist nicht das Alter. Und ich gelobe, mich zu bessern. Wenn es nicht das Alter ist, junge Frau, was ist es dann? Das kann ich dir nicht sagen. Eine private Angelegenheit. Aber warum musst du dich eigentlich immer neben mich setzen, Frielinghaus? Du müsstest doch längst wissen, dass du mich belästigst. Ich setze mich nur im äußersten Notfall neben dich, Schulze Osdorff. Das heißt, wenn wirklich kein anderer Platz frei ist. Ach, und ein solcher Notfall, meinst du, ist jetzt gegeben? Ja, leider. Aber musst du denn überhaupt andauernd in der Kneipe? Und du kannst auch zu Hause saufen. Oder ins Bett gehen oder Fernsehen, was Volkstümliches vielleicht. Mit anspruchsvolleren Sendungen hast du ja doch deine Schwierigkeiten. Laber mich nicht voll, Schulze Osdorff. Steck deinen Kopf ins Bierglas und halt's Maul. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Guck mal nach links. Was denn? Wen siehst du da hinten in der Ecke am kleinen runden Tisch? Das ist doch Valerie. Allerdings. Und wer ist der schmierige Kerl, der ihr die Hand hält? Den kenne ich nicht. Nie gesehen, ehrlich. Guck mal, wie der die anstiert. Einfach ein Schmählapp. Der ist nicht von hier. Das ist also des Pudels Kerl. Frau Kommissarin, geruhen, verliebt zu sein. Frechheit. Deswegen ist sie so unkonzentriert und macht nur noch seltsame Andeutungen wegen diesem alten Lümmel da. Ich muss dir zustimmen, Frielinghaus. Ausnahmsweise. Der Kerl gefällt mir nicht. Er passt nicht hierher. Er bringt Valerie vom rechten Weg ab. Nicht mal vorgestellt hat sie ihn uns. Das kann ich nur als massiven Vertrauensbruch werden. Wir können ja rübergehen und ihm ein paar aufs Maul hauen. Später, Schulze Osdorff, später. Jetzt trinken wir noch einen. Aber du hast recht. Könnte sein, dass wir ab jetzt zusammenhalten müssen. Und das hier ist der Marktplatz, mein Lieber. Sozusagen das Herzstück unserer schmucken Stadt. Du redest schon wie eine alte Warendorferin. Dabei bist du doch meines Wissens gar keine Einheimische, sondern nur eine Zugezogene. Stimmt. Aber inzwischen bin ich längst heimisch geworden. Das würde bei mir eine Zeit lang dauern. Ich brauche die Großstadt. Hab ich auch gedacht anfangs. Die ersten Wochen ist es mir schwer gefallen, hier zurechtzukommen. Ich dachte, mein Gott, diese Enge. Jeder kennt jeden. Das hältst du nicht aus. Aber jetzt hältst du es aus. Ja, ganz gut sogar. Und die Tatsache, dass jeder jeden kennt, hat auch seine Vorteile. Kriminaltechnisch gesehen. Nein, nicht nur, nein. So im ganz gewöhnlichen Alltag. Man wird zwar mehr beobachtet, mehr bewacht, aber es gibt auch mehr Solidarität. Na, wirklich. Die Leute interessieren sich noch füreinander, im positiven Sinn. Ich glaube, dass die Leute in einer Kleinstadt mehr aufeinander eingehen. Sie sind auch hilfsbereiter. Du brauchst gar nicht so zu grinsen. Ich grinse nicht, ich lächle feinsinnig. Ja. Du bist süß, wenn du so im Brustton der Überzeugung von einer Sache sprichst. Vielleicht wirst du auch mal über den alten Lenny so reden. Ich verstehe nicht ganz. Na, ist egal. Der Brunnen hier ist ein Kunstwerk neueren Datums, aber ich finde, er passt ganz gut ins Gesamtbild. Jawohl, meine Führerin. Lenny, dem Brunnen schreiben manche übrigens magische Kräfte zu. Man wirft eine Münze hinein, wünscht sich was und angeblich geht's in Erfüllung. Ach was, das Wünschen hat noch nie geholfen. Die wichtigen Dinge im Leben passieren einfach. Ganz ohne unser Zutun. Warum so ernst, Lenny? Weil es wahr ist. Ja. Vater. Du kannst mich ruhig bekannt machen. Wenn du willst. Ach so, ja, natürlich. Das ist mein Vater und das ist Herr Bergmann. Ich bin ein Freund Ihrer Tochter, Herr Luck. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, das. Ein Freund. Also? Sie sind aber nicht von hier. Nein, ich komme aus Köln. Wollte Ihrer Tochter nur einen Besuch abstatten. So. Großer Besuch. Man hat ja noch. Vater. Dass du so ruhig vor deinem Computer sitzen kannst, das begreife ich nicht. Das mach dir doch nicht ins Hemd da wegen diesem komischen Vogel. Du wirst sehen. Das ist nur ein Papiertiger. Hans, das glaube ich nicht. Der Mann klingt so, als ob er es ernst meint. Wenn der was weiß... Was soll der schon wissen? Ja, weiß ich doch nicht. Es gibt da ja schließlich so ein paar Dinge... Also du bloß nicht so, als wüsstest du nicht, was ich meine. Also bis jetzt hat unsere Geheimhaltungsstrategie doch immer bestens funktioniert. Also, mach dir keine unnötigen Sorgen. Ja, du hast ja erst einmal mit ihm gesprochen, aber ich schon öfter. Der Typ ist mir unheimlich. Du, der klingt, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. Du meinst, ein Bekloppter? Ja, der ist krank im Kopf. Und solche Leute sind absolut unberechenbar. Ja, apropos Investment. Sie sprechen mit Hans Popp. Ach, habe ich ausnahmsweise mal das andere Schwein am Ohr? Den feinen Herrn Popp? Hören Sie mal, Sie abartiger Vogel. Die Polizei weiß längst, wer Sie sind. Tatsächlich? Etwa mit Hilfe einer altmodischen Farbschaltung. Die kann doch mein kleines, süßes Telefon gar nicht orten. Aber Spaß beiseite. Ich habe gehört, Ihnen ist ein Malheur mit Ihren Luxuslimousinen passiert. Das tut mir aber leid. Was? Ja, kleines Malheur. Schauen Sie doch einfach mal zum Fenster raus. Nichts zu sehen. Jetzt sagen Sie doch endlich, was Sie wollen, Mann. Was ich will? Das wissen Sie doch. Ihr Freund Brockhagen, der, wie ich sehe, neben Ihnen steht, wird es Ihnen doch längst gesagt haben. Wir werden Sie umlegen, Sie beide. Notschlachtung. Eine Notschlachtung von zwei Schweinen. Bis jetzt war es nur ein Spiel, meine Herren. Ein bisschen Geplauder am Telefon. Ein bisschen Reifenservice. Kaum der Rede wert. Aber jetzt wird's ernst. Sie werden den Arsch zusammenkneifen für immer. Wie bereits angedeutet, ein bisschen dürfen Sie noch überlegen, wer von Ihnen beiden zuerst drankommt. Sie können auch knobeln und uns das Ergebnis mitteilen. Vielleicht werden wir uns danach richten. Ach ja, Freunde, das Leben ist lebenswert, bis es dann auf einmal zu Ende ist. Herein. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, aber es ist da was passiert. Was denn? Naja, Ihre Autos, also die Reifen sind aufgeschlitzt worden. Na, bravo. Sie haben natürlich nichts gesehen und nichts gehört. Tut mir leid. Nee, ich kann schließlich nicht überall sein. Und außerdem bin ich auch noch für die anderen Büros im Gebäude zuständig. Naja, schon gut. Wir können gehen. Wir regeln das selbst. Du, Valerie, jetzt geht's zur Sache. Bropo hat Polizeischutz beantragt. Bropo? Oh, Valerie, jetzt reiß dich endlich zusammen. Die Herren Brockhagen und Popp, ihnen gehört die Investmentfirma Bropo. Ja, weiß ich doch. Und wieso brauchen die Polizeischutz? Weil die Morddrohungen gegen sie weitergehen und weil man die Reifen ihrer bescheidenen Nobelkarossen aufgeschlitzt hat. Stimmt, das gehört sich nicht. Aber deswegen gleich Polizeischutz. Ist der Antrag schon durch? Noch nicht, aber das wird sicher genehmigt. Die beiden haben höheren Beistand. Vom Himmel hoch oder von Amts wegen? Na, letzteres. Na dann. Nicht schlecht, der Wein. Das ist der Hauswein meines Vaters, ein Württemberger. Ich habe mich auch schon an ihn gewöhnt. Obwohl er... Eine Spur zu mild ist. Kann man so sagen, ja. Aber solche Weine sind mir lieber als diese französischen Sauerampfer. Von denen kriege ich nur Sodbrennen. Dein Herr Vater mag mich nicht besonders. Er kennt dich ja gar nicht. Eben deswegen. Und ich fürchte, er würde mich auch gar nicht kennenlernen wollen. Aus Prinzip. Wieso aus Prinzip? Ja, das ist doch klar. Er will nicht, dass seine Tochter sich noch mal einem anderen Mann zuwendet. Da fallen alle Kandidaten sofort bei ihm durch. Und das siehst du, glaube ich, etwas zu einseitig. Mein Vater war immer sehr tolerant. Er hat mich, egal wie alt ich war, immer ermuntert, Freunde zu haben. Du sollst nicht allein bleiben, Kind, sagt er immer. Es genügt, wenn ich allein bin. Und wenn es dann wirklich ernst wurde? Was meinst du? Na, ich meine, wenn du dann wirklich verliebt warst und ihm den entsprechenden Herrn vorgestellt hast, war er dann immer noch so tolerant? Ja, eigentlich schon. Er hat sich zumindest Mühe gegeben, obwohl er natürlich seine Sympathien hatte. Bei dem einen mehr, beim anderen weniger. Bei mir wohl etwas weniger. Außerdem war ich nicht sehr oft verliebt. Meine Gefühle sind immer eher schwerfällig gewesen. Aber wenn sie mal in Fahrt kommen... Da gibt's kein Halten mehr. Früher, ja. Da blieb kein Auge trocken. Und heute? Oh, ich bin nicht mehr die Jüngste, Lenny, das weißt du. Ich doch auch nicht, Valerie. Aber deswegen liebe ich nicht weniger innig als so ein junger Spund. Im Gegenteil. Da machen wir uns nichts vor, Lenny. Man liebt anders im Alter. Das soll wohl so sein und ich beklage mich ja auch gar nicht. Was mir dabei in die Quere kommt manchmal, ist die Lebenserfahrung. Sie redet einem dazwischen unaufgefordert. Sie sagt, dass es im Grunde nichts Neues gibt. Alles schon mal da gewesen. Tja, Das erkennt man früher oder später. Und ich sage, dass jeder Augenblick neu ist und unendlich wichtig. Nur der Augenblick zählt, nichts anderes. Die Vergangenheit lässt man hinter sich, Tag für Tag. Es geht nur nach vorn. Und die Zukunft ist eine Lügnerin. Was kann sie anderes sicher versprechen als den Tod? Das klingt aber auch nicht sehr fröhlich. Ich weiß, wovon ich rede, Valerie. Glaub mir. Sie kommt nicht mehr, unsere Kommissarin. Die meidet uns, Friedinghaus. Und wenn sie kommt... Kommt sie mit diesem hergelaufenen Strauch? Genau. Kannst du nicht verhaften? Würde ich ja gern, Schulze Osthoff, aber er hat sie noch nichts zu Schulden kommen lassen. Doch. Unsittliches Befingern einer Amtsperson. Dafür kannst du ihn einbuchten. Wer ist überhaupt der Lackaffel? Sie nennt ihn Lenny. Albern. Lenny, Lenny. Wir müssen was tun, Friedinghaus. Wir sind doch alte Kampfgefährten. Dieser Lenny muss aus dem Verkehr gezogen werden. Sonst sehen wir ganz alt aus. Du siehst ganz alt aus, Schulze Osthoff. Aber ich fürchte, du hast recht. Allmählich langt's mir. Was langt dir? Alles. Wir sitzen hier und draußen, da lauert dieser Verrückte. Fängst du schon wieder an? Und die Polizei tut nichts. Sie gar hat nichts. Doch eine Fangschaltung gelegt. Ein Polizeischutz ist auch beantragt. Beantragt, ja. Aber genehmigt ist auch noch nicht. Wir haben die Zusage, dass dem Antrag stattgegeben wird. Und das dann schnell und unbürokratisch. Ach, was ist alles Geschwätz? Ich bin's einfach leid. Die Fangschaltung, die wird nichts bringen. Und der sogenannte Polizeischutz, da werden sie uns irgendeinen dramfunzeligen Beamten vor die Tür stellen, der schon im Stehen einschläft. Du bist nervös. So kenne ich dich gar nicht. Früher warst du souveräner. Ja, mag sein, aber du spielst ja wieder mal den coolen Hans Bob immer gut drauf. Nichts kann ihn erschüttern. Du sagst es, mein Junge. Hör mal, haben wir bisher nicht alle Schwierigkeiten zusammen aus dem Weg geräumt? Hat uns da irgendeiner an die Karre fahren können? Nein. Eigentlich waren wir immer ein gutes Gespann. Was heißt waren? Wir sind das noch immer. Jetzt mache ich Feierabend. Tschüss. Ja, tschüss. Du sagst ja gar nichts, mein Kind. Und ich hab mir so viel Arbeit gemacht mit der Erden. Nee, Vater, das schmeckt gut. Das muss das Kompliment verstehen, wann ich nix sag. Das liegt an dem bestfuhren Geschmack. Ich sind reine weg von den Socken. Ich habe das mal ganz früh auf meine Art und Weise gemacht. Das stimmt. Mit End gehört nur just nicht in der Risotto. Schmeckt die wirklich? Du rührst so drin herum. Ja, viel Schmacht habe ich nicht. Aber das liegt nicht an deine Kurkünste. Das liegt wohl eher an die Leife, was? An dem Mann, mit dem du mir auf dem Markt was bekannt gemacht hast. Wohl auch, ja. Vertell mir doch erst von ihm. Ach, was soll ich da groß vertellen? Wir kennen uns ja noch nicht allzu lange. Wie ihm wohl Leife ist? Was soll das denn halten? Und wie die? Vater, was soll das? Ich merke nicht den Eindruck, als wann er die wirklich meint. Ach, nur ist aber gut. Kennst du ihn doch gar nicht? Nee. Ah, dann laut auf der dumme Kühe. Ja, ist alles gut. Man darf doch wohl seine Meinung sagen. So ein ersten Eindruck ist manchmal mehr wert als ein halb Jahr. Vater, es regt. Ich pech nicht, Odi. Er ist falsch. Ach, das weißt du nur all. Und hast nicht erst einen hehlen Satz mit dem Kühe. Mensch, das ist mein Kind. Das hilft den alle gratis. Vater, ich bin alt noch. Ich bin glücklich und ich bin klar bei Verstand. Das hätt ich weht, was ich do. Denkt ihr noch, dass ich deine Käse immer richtig da gesagt hab? Käse? So viel sind das ja wohl nicht west. Kannst du die abteilen, der Riege noch? Nee, bitte du das nicht, Vater. Meine Tochter ist all die ne schmucke deine west. Und sie ist es noch. Besten Dank, Vater. Das Beste ist wohl drauf, aber wenn du das sagst, dann hör ich das gern. Ich weiß es für dich. Tja. Bei Rigobert Luck? Ja, Ludger. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ja, du und deine Vorahnung. Wenn du das alles schon vorher weißt, warum stellst du dich nicht gleich an den Tatort und sorgst dafür, dass gar nichts passiert? Okay, ich komme. Moment. Wo ist das? Ja, kenne ich. Bis gleich. Ich muss wegfahren. Ich gehe für Arbeit. Sieht nicht gut aus, Valerie. Was sieht nicht gut aus? Alles, außer dir natürlich. Du warst auch schon mal witziger, Junge. Anscheinend haben wir es mit einem Profi zu tun. Pop wurde zweimal in den Kopf getroffen, war sofort tot. Danach ist das andere Auto sofort wieder abgebraust. Hm. Und niemand hat was gesehen? Das gibt's doch gar nicht. Was ist mit Spuren? Bis jetzt Fehlanzeige. Keine brauchbaren Reifenabdrücke, keine Lacksplitter, keine Schmauspuren, nichts. Ach, du dicker Vater. Da kommt ja dieser Brockhagen wieder. Ach, du dicker Vater. Da kommt ja dieser Brockhagen wieder. Sie sind die leitende Beamtin? Ja, Valerie Luck ist mein Name. Und Sie sind Herr... Brockhagen. Ach, Sie müssen mich ja längst kennen. Ich bin der, dessen Hinweise Sie bisher konsequent missachtet haben. Herr Brockhagen, es tut uns leid, aber ich verspreche Ihnen, dass wir unser Bestes tun werden, den Täter... Ach, was? Ihr Bestes wird auch nichts anderes sein als der übliche Dienst nach Vorschrift. Man kennt das ja zur Genüge. Ich verlange jetzt den Polizeischutz, der uns schon lange zugestanden hätte. Das wird Ihrem Partner nicht mehr nützen. Wollen Sie mich verarschen? Sie werden Ihren Polizeischutz bekommen, Herr Brockhagen. Hoffentlich. Wenn wir keinen Täter haben, Ludger, müssen wir uns mehr um das Opfer kümmern. Diesen Pop oder um seinen Spezi Brockmüller. Brockhagen. Diese Investmentfirma. Broko. Die müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Geschäfte, Umsatzlage, Kunden der Firma, Konten, Transaktionen und so weiter. Und dann die beiden Chefs. Was sind das für Typen? Wie sieht ihre Vergangenheit aus? Mit wem hatten sie zu tun? Irgendwo in diesem Umfeld muss es doch einen Hinweis auf den Täter geben. Oder die Täter. Es können ja auch mehrere gewesen sein. Glaube ich nicht. Es war einer, ein einziger. Und zwar der, der auch immer am Telefon war. Der Mörder wusste, was er tat. Wir haben es hier mit einer Art Hinrichtung zu tun, Ludger. Vielleicht hat er ja auch hinrichten lassen. Hat sich irgendeinen Killer gemietet. Mag sein. Jedenfalls müssen wir uns jetzt auf den zweiten Todeskandidaten konzentrieren. Mal den Teufel nicht an die Wand. Diesen Brockmüller. Hagen. Ja, Brockhagen, verdammt nochmal. Den sollten wir jetzt tatsächlich unter Polizeischutz stellen. Und zwar ganz schnell. Ja? Ihr Gespräch mit dieser Kommissarin. Na, endlich. Ging leider nicht früher, war andauernd belegt. Naja, schon gut. Stellen Sie durch. Hallo? Ja, hier, Luck. Endlich. Was gibt's, Herr Brockhagen? Was es gibt? Das müsste ich ja wohl eher Sie fragen. Sind Sie weitergekommen? Wie man's nimmt. Ach, wie man's nimmt. Was ist denn das für eine Antwort? Mit anderen Worten, Sie tappen im Dunkeln. Das würde ich so nicht sagen. Wir verfolgen durchaus die eine oder andere Spur. Wahrscheinlich können nur Sie uns weiterhelfen. Ich? Wir glauben, dass der Täter Sie beide kennt, beziehungsweise gekannt hat. Sie und Ihre Firma. Vielleicht ein Kunde, den Sie, sagen wir mal, nicht ganz fein behandelt haben. Ist ja Quatsch. Ich habe Ihrem Kollegen schon gesagt, dass Pop und ich stets fair zu unseren Kunden waren. Wir haben keine Feinde. Der Mörder sieht das vielleicht etwas anders. Ach, Sie sind also im Grund keinen Schritt weiter, Frau Kommissarin. Und der Täter, der lacht sich schief. Heute habe ich übrigens eine Karte von ihm gekriegt. Eine Karte? Ja, ja, eine Art Glückwunschkarte. Darauf steht, sehr geehrtes Schwein, du hast im Gegensatz zu dem anderen Schwein Schwein gehabt. Aber es kann sich nur noch um Stündlein handeln, bis auch dir das Letzte schlägt. Mit allen guten Wünschen, dein wohlmeinender Verfolger. Aha. Dann ist das alles, was Ihnen dazu einfällt? Nein. Ich lasse die Karte abholen, Herr Brockhagen, für die Spurensicherung. Und wir werden ein Aufnahmegerät installieren, das alle Anrufe aufzeichnet. Sie sollen mich nicht überwachen, Frau Kommissarin, Sie sollen mich stützen, verdammt nochmal. Ab 16.30 Uhr steht ein Beamter in Zivil vor Ihrem Haus. Warum erst ab 16:30? Warum nicht gleich? Vorher geht es leider nicht. Die Personalknappheit, Sie verstehen. Nein, verstehe ich nicht. Auf Wiederhören. Du sagst schon wieder, Frielinghaus im Dienst? Ich habe Mittagspause. Außerdem muss ich mir von einem Alkoholiker wie dir nicht sagen lassen, dass ich saufe. Doch musst du schon. Die Wahrheit ist bitter. Also hast du eigentlich nichts zu tun, dass du am helllichten Tag in der Kneipe rumhängst? Natürlich habe ich zu tun. Bei mir zu Hause steht das Telefon nicht still. Alle wollen was von mir. Funk und Fernsehen, Verlage, die Filmagenten, ja, nicht zu vergessen. Ja, schon gut. Und was macht unsere Kommissarin? Na, was soll sie machen? Sie mischt die Welt des Verbrechens auf. Ist sie jetzt wieder mehr bei der Sache? Ich denke schon. So toll scheint dieser Meister Bergmann auch nicht zu sein. Du meinst, die große Liebe wird schon kleiner? Der Alltag, Schulze Osthoff, der Alltag. Da bleiben die Gefühle schnell auf der Strecke. Meine nicht. Wenn ich einmal ein Weib liebe, dann richtig. Und vor allem ewig. Amen. Noch quiekt und grunzt das kleine Schwein. Doch bald wird es geschlachtet sein. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft verabschiede ich mich. Für immer, mein Freund. Für immer. Herr Brockhagen. Ja? Was wollen Sie? Mahlzeit. Allmählich stehen wir wie die Deppen da. Wieso? Ach, Valerie, zwei Morde innerhalb weniger Tage und keine vernünftige Spur. Ja, sieht nicht gut aus, du sagst es. Und dass Brockhagen umgelegt wird, kurz bevor der Polizeischutz seinen Dienst aufnimmt, ist auch ein gefundenes Fressen für die Presse. Ja, was wollen wir machen? Wir können doch keinen Schauspieler verpflichten, der für uns einen Täter mimt und den wir den Damen und Herren Journalisten vorführen können. Hast du was herausgefunden über die Geschäfte der beiden? Ja, aber nicht viel. Brockhagen und Pop waren ein eingespieltes Team. Die haben an wechselnden Schauplätzen ihre Finanzspielchen gespielt. Soweit ich weiß, kam es zu einem größeren Verfahren vor 3 Jahren in Köln. Da wurden sie jedoch freigesprochen, aus Mangel an Beweisen. Die Anleger, die den Prozess angestrengt hatten, gingen leer aus. Insgesamt müssen die Jungs schon sehr geschickt operiert haben. In dem Kölner Prozess lautete der Vorwurf Geldwäsche. Und zwar durchaus in beträchtlichem Ausmaß. Also kein kleines Ding, das man mal eben nebenbei dreht. Also, Verfahrensunterlagen, Presseberichte... Sind bereits angefordert, kriege ich gefaxt. Bei der Urteilsverkündung hat es damals Tumulte gegeben. Ist groß durch die Kölner Zeitungen gegangen. Die beiden Angeklagten sind massiv bedroht worden. Na bitte, so arm stehen wir doch gar nicht da. Findest du? Ich bewundere deinen Optimismus, Chefin. Ich auch. Übrigens, haben die eigentlich in Brockhangs Wohnung nichts gefunden oder in seinem Büro? Nein, sie haben nur die Aufzeichnungen sichergestellt. Mhm. Der Mörder hat kurz vor der Tat noch einmal angerufen. Das Band wird gerade untersucht. Ich bewundere deinen Appetit, meine Liebe. Ich bewundere überhaupt alles an dir. Alter Schmeichler. Alt, ja, aber Schmeichler, ich sage nur die Wahrheit. Und wenn ich dich jetzt unerbittlich ausfragen würde, Lenny, zum Beispiel nach deinem früheren Leben, nach deinen früheren Frauen... Würde ich auch nur die Wahrheit sagen. Wir wissen wenig voneinander, Lenny. Und eigentlich weiß ich noch weniger von dir, als du von mir. Na gut, dann frag mich. Und ich werde dir für den Rest meines Lebens antworten. Und dir in die Augen schauen, Kleines. Lenny. Du siehst blass aus und müde. Und besonders viel gegessen hast du auch nicht. Ich heb mir meinen Appetit für den Nachtisch auf. Gibt's hier eigentlich keinen Uso nach dem Essen? Hm, normalerweise schon. Kennst du den Witz mit dem Uso? Nein. Kommt ein Grieche in die Bank und sagt zu dem Filialleiter, ich würde bei Ihnen gerne ein Giros-Konto eröffnen. Sagt der Filialleiter, das ist bei uns nicht Uso, doch, den kann ich schon. Na, schade. Ein anderer Witz fällt mir im Moment nicht ein. Ich kann mir Witze nämlich nicht sehr gut merken. Ich auch nicht. Aber du musst mir auch keine Witze erzählen. Erzähl mir lieber was aus deinem Leben. Ein paar Schwänke? Oh, es darf auch ruhig was Ernsthaftes sein. Das würde uns die Stimmung verderben. Kennst du das wunderschöne Gedicht Hälfte des Lebens? Ist von Goethe, oder? Fast. Von Hölderlin. Oh. Die letzte Strophe lautet: B mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Du kannst das ja auswendig. Ja. Das Gedicht war immer wie für mich geschrieben. Und jetzt, da die Hälfte meines Lebens längst vorbei ist, lässt die letzte Strophe anklingen, wie es um mich steht. Schau nicht so traurig, Kleines. Jetzt setzen wir über auf die bekannteste aller griechischen Inseln, die da heißt... Uso. Genau. Ach, Lenny. Solche Abende habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Und solche Nächte. Stimmt. Kannst du nicht noch ein paar Tage bleiben? Nein, ich muss zurück nach Köln, heute Nacht noch. Was? Warum denn so plötzlich? Nimm es doch bitte einfach so, wie ich es sage. Du hast genug von mir, stimmt's? Ganz und gar nicht. Ich habe einen wichtigen Termin in Köln morgen früh um 8 und ich hasse es, um 5 aufzustehen. Ist das eine hinlängliche Erklärung, Frau Kriminalhauptkommissarin? Nur unter der Voraussetzung, dass wir hier und jetzt unser nächstes Wiedersehen verabreden. Da gibt's nichts zu verabreden. Du siehst mich, wann immer du willst. Das ist schon das dritte Pilzvaterlook, das ich sich dazu muss. Und bei dir ist es das 28. Schulze. Mit dir red ich doch gar nicht viel hinaus. Was er meint, ist, dass alte Leute nicht so viel trinken sollen. Eben. Schulze Osthoff ist ein alter Sack und säuft wie ein Loch. Seit 400 Jahren. Wenn man sich Sorgen macht, trinkt man gern ein Gläschen mehr. Was für Sorgen machst du dir denn? Um Valerie? Ja, um Valerie und ihren zwielichtigen Freund. Der so ganz und gar nicht zu ihr passt. Findet ihr auch, nicht wahr? Obwohl wir ihn ja, muss man fairerweise sagen, eigentlich gar nicht richtig kennen. Ich will ihn auch gar nicht richtig kennen. Er gefällt mir nicht. Er bringt meine Tochter auf dumme Gedanken. Mach dir mal keine unnötigen Sorgen, Vater Luke. Valerie weiß schon, was sie tut. Hoffentlich, Junge. Hoffentlich. Darauf wollen wir trinken. Auf das ewig Weibliche und auf das Prinzip Hoffnung. Ich gehe dann jetzt. Du machst schon Feierabend. Schon, ist gut, es ist nach 7. Na, da fängt ein anständiger Kriminalist doch erst richtig an zu wühlen. Ich nicht. Außerdem haben wir gar nichts zum Wühlen. Oder weißt du inzwischen mehr? Na, das Fax soll heute noch kommen, heißt es. Tja, so heißt es. Ja, wurde mir gesagt. Du, wir haben Freitagabend, Ludger. Glaubst du ernsthaft, reißt dich noch jemand ein Bein aus? Warum nicht? Mein Glaube an die Effizienz deutscher Behörden ist nahezu ungebrochen. Außerdem habe ich ja noch meinen Computer. Der macht die Recherchen auch nicht allein. Na, direkt nicht, aber indirekt schon. Ich wollte da sowieso noch was ausprobieren. Mit anderen Worten, du bleibst noch. Ja, wo soll ich, arme Sau, schon hin? Ich habe keine Freundin, mit der man wirklich was anstellen könnte. Meine Wohnung ist kalt und leer und... Ja, mir kommen die Tränen. Und was hast du so vor, wenn man fragen darf? Ziehst du wieder mit diesem Herrn Bergmann los? Und wenn? Na, dass der hier nicht besonders beliebt ist, dürfte dir vielleicht schon aufgefallen sein. Dass mir das einigermaßen egal ist, dürfte dir vielleicht auch schon aufgefallen sein. Hauptsache, bei mir ist er beliebt. Na, du wirst deine Gründe dafür haben. So ist es. Und je mehr die anderen über ihn stänkern, desto mehr hältst du zu ihm. Ja, genau. Ja, ich kenne das von früher. Schließlich war ich ja auch mal jung. Mach's gut. Wenn was ist, du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Kind. Valerie, du? Ja, Vater. Würden Sie das? Kann wohl sein. Dann hast du die wohl verdorben, was? Verdorben? Nee. Wo meinst du das? Nou, ich dachte, was wir mit diesen Kerl unterwegs in Steen Freund, dass du Sex. Ah, wo du das Sex fahre, musst du nur auch noch auf ihm los. Alle hackt zu Lenny rum. Lenny? Wer ist Lenny? Mein Freund. He hat Lenny. Ach so. Ich dachte, he hat Bergmann. Ich will dir jetzt was sagen, Vater. Mir wirken Lenny anstecken, te Leuten. Egal von wel, du hevket nicht ob. Ich hef ein Freund, ja, ich sind so free. Und et is mir schiet egal, ob die or Ludge or Süßwel dat gefällt of nicht. Schiet egal, versteh's mir. Klar, versteh ich. Und noch bist du ja mein Kind. Ja, Vater, dat hast du nur al Faken noch secht. Du bist auch alt noch. Und in den alle dort raffen auch es ruhig über den eigenen Schatten springen. Du kannst mir ruhig auch es wat können. Es gibt keinen Grund, mir nächtig ob Lenny Dahl zu kicken. Gut, komm. Aber so blieb doch, Kind. Ich habe doch gar nicht so meint. Entschuldige, Valerie. Es ist wichtig. Warum flüsterst du? Ist er bei dir? Komm doch rein. Wer? Lenny? Nein. Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, wird dir nicht gefallen. Es geht um Bergmann. Sag mal, was ist eigentlich mit euch los? Macht ihr jetzt eine Verschwörung oder was? Valerie, sei vernünftig. Hier ist das Fax aus Köln. Hier sind die Presseberichte. Und das da. Das ist ein gewisser Max L. Bergmann, der deinem Lenny verflucht ähnlich sieht. Lütke, sei so lieb und hol mir mal einen Cognac, ja? Kriege ich auch einen? Klar. Das kann doch alles nicht wahr sein. Nicht drangehen. Warum nicht? Bitte, Valerie. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Valerie Luke. Ich freue mich über Ihre Nachricht und werde mich melden, wenn Sie mir Ihre Telefonnummer mitteilen. Vielen Dank. Ich bin ein sentimentaler Hund, mag sein. Aber nachdem ich den ganzen Tag über versucht habe, dich zu erreichen und die emsige Hauptkommissarin selbst am späten Abend noch nicht für mich zu sprechen ist, muss ich auf diesem Weg einen wichtigen Satz loswerden. Es gibt auch tiefere Wahrheiten, meine Liebe. Unaussprechliches, davon wir schweigen müssen. Aber es ist dennoch da. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft grüßt dich dein alter Freund Lenny. Verdammt. Was ist denn? Spul mal zurück. Ich will den letzten Satz nochmal hören. Das ist dein privater Anruf, Ludger. Jetzt werd endlich vernünftig, Valerie. Dieses Schwein hat dich benutzt. Das ist mit 99%iger Sicherheit der Mörder von Brockhagen und Pop. Und jetzt gib mir die verdammte Kassette. Schließ dich hier ein und warte, bis ich wieder da bin. Ich brauche 2 Stunden. Und du lässt niemanden rein, klar? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Bitte. Lenny, wenn du doch da sein solltest, geh jetzt bitte ran. Gut. Du hast mir zwar vor wenigen Minuten noch eine Nachricht zukommen lassen, aber... Gut. Gut. Wo fange ich an? Lenny... Mir liegt ein Fax. Und auf dem Fax ist ein Bild von dir. Ich krieg das alles nicht mehr zusammen. Deine plötzliche Abreise, Lenny. Deine... Lenny, du warst doch... Du hast mich doch geliebt, Lenny, oder? Ruf mich an und sag, dass es alles nicht wahr ist. So, Valerie, ich weiß, dass es dir schwerfällt, aber ich muss dich bitten... Dir das hier anzuhören, fang mal ab. Noch quiekt und grunzt das kleine Schwein, doch bald wird es geschlachtet sein. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft verabschiede ich mich. Für immer, mein Freund. Für immer. Und jetzt die zweite Stelle. Satzlos werden. Es gibt auch tiefere Wahrheiten, meine Liebe. Unaussprechliches, davon wir schweigen. Aber es ist dennoch da. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft grüßt dich dein alter Freund Lenny. Hast du gehört? Mit dieser kleinen akustischen Botschaft. Das beweist gar nichts. Doch, Valerie. Lass das erst einmal langsamer laufen. Lachte Zeit. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft verabschiede ich mich. Und das zweite bitte. Mit dieser kleinen akustischen Botschaft grüß dich. Schau dir das mal auf dem Bildschirm an, Valerie. Diese Stelle hier und diese, identisch. Das ist mehr wert als ein Fingerabdruck. Wo ist Bergmann jetzt? In Köln. Also, worauf warten wir noch? Lass mich erst mit ihm reden, Ludger. Valerie, das ist... Ludger, bitte. Es hat in Köln einen Prozess gegeben, in dem du als Nebenkläger aufgetreten bist. Ein Prozess gegen ein illegales Investmentgeschäft. Du sollst damals massive Drohungen gegen die beiden Beschuldigten ausgesprochen haben. Nicht nur ich. Da waren auch noch andere, die nicht gerade glücklich darüber waren, dass sie beinahe ihr ganzes Vermögen in den Sand gesetzt hatten. Oder sind 200.000 für eine Kriminalkommissarin Peanuts? Ach, Lenny. Ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben so gedemütigt worden bin. Valerie, ich bin wegen dir nach Barendorf gekommen. Glaub es doch bitte. Aber du willst es dir nicht eingestehen. Deswegen suchst du krampfhaft nach Gründen und bringst mich mit einem Mordfall in Verbindung. Das ist doch lächerlich, das ist doch abstrus. Wenn du wüsstest, wie gern ich dir glauben möchte. Valerie, pass auf. Setz dich einfach ins Auto und komm nach Köln. In 2 Stunden bist du hier und wir klären die Sache auf. Warum kommst du so spät? Es wird gleich hell draußen. Aber warum auch nicht? Morgengrauen. Das ist vielleicht die beste Zeit für das, was wir zu tun haben. Ich war zu aufgeregt. Ich konnte nicht mit dem Wagen kommen. Hat Frelinghaus dich gefahren? Wo ist er? Nein, nein. Ich bin mit dem Zug gekommen. Setz dich. Ich mache uns einen Kaffee. Nein, danke, für mich nicht. Du bist ja ganz blass. Bitte, lass mich. Was bist du nur für ein Mensch, Lenny? Du hast mich die ganze Zeit über benutzt. Ich war nur Tarnung, eine kleine Ablenkung und das Amüsement obendrein. Und du gehst deinem Killerjob nach. Was redest du da? Ich liebe dich, Valerie. Ich liebe dich wirklich. Aber ich konnte den Auftrag doch deswegen nicht aufgeben. Ich musste es tun, mein Kleiner. Fass mich nicht an, Lenny. Warum, Lenny? Warum? Was haben die beiden dir getan? Sie haben mich betrogen, verraten, verkauft. Sie haben mich um mein gesamtes Vermögen gebracht. Das ist noch lange kein Grund, sie umzubringen. Du bist nicht der liebe Gott, Lenny. Du bist nicht einmal ein Richter. Ich werde sterben. Was redest du da? Arterienerweiterung im Herzwandbereich, die zum Tode führt. 10 Wochen habe ich noch. Wer sagt das? Die Ärzte. Ärzte können sich irren. Nicht, wenn sie alle das Gleiche sagen. Die Diagnose ist sicher, todsicher. Und man kann wirklich gar nichts machen? Man könnte operieren. Dann wären die Chancen 10-90, heißt es. Dann lass dich doch operieren. Ich lass mich nicht operieren! Ich hasse Ärzte, Krankenhäuser, Operationssäle. Meine Frau ist nach einer Operation gestorben. Ich werde auch sterben. Und das ist auch gut so. Bevor du stirbst, wirst du verhaftet, Lenny. Ach, wer sollte mich wohl verhaften? Du etwa? Wenn's sein muss, ja. Du wirst mich nicht verhaften, Valerie. Wenn du mich liebst. Wenn du nichts vergessen willst von dem, was zwischen uns war, dann wirst du mit mir sterben wollen. Jetzt gleich! Bist du verrückt, Lenny? Steck die Waffe weg. Wir waren ein tolles Paar, Valerie. Wir sind ein tolles Paar. Im Leben und im Sterben. Du bist krank, Lenny. Weißt du das? Natürlich bin ich krank. Im Kopf bist du krank, Lenny. Verstehst du? Im Kopf. Gib auf, Lenny. Du hast keine Chance. Du redest wie eine Kriminalkommissarin, nicht wie eine liebende Frau. Schade. Ich hätte mehr von dir erwartet. Noch mehr? Soll ich dich etwa beglückwünschen, weil du 2 Morde begangen hast? Weil du unbedingt sterben willst? Weil dir das Leben anderer Leute nichts wert ist? Wenn du mich liebst! Ich liebe einen Mörder, Lenny. Sag mir, wie das geht. Es gibt Dinge, die macht man nur mit sich selbst aus. Es ist ein Gespräch mit der inneren Stimme, die einen durchs Leben führt. Sie hat mir aufgetragen, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und Strafen zu verhängen. Dies ist geschehen. Und jetzt kann ich in Ruhe sterben. Lenny, noch kannst du deine Lage verbessern. Gib auf, das wird man dir zugute halten. Und dann lässt du dich operieren. Du hast eine Chance. Und wozu das Ganze? Um die letzten Jahre meines Lebens im Knast zu verbringen. Verlockende Aussicht. Nein, ich werde sterben und du wirst... Hallo, ein Taxi. Hast du ein Taxi bestellt? Nein. Hauen Sie ab! Hier hat niemand ein Taxi bestellt. Nee, so geht das nicht. Das ist ganz klar Ihre Bestellung. Bergmann, am Hof 22. Meinst du, ich bin blöd oder was? Jetzt hauen Sie schon ab! Hier gibt's nichts zu holen! Das läuft nicht, Mann! Ich kann auch anders! Ich lass mich doch nicht verarschen! Hier, gib ihm einfach 20 Mark, aber lass die Waffe hier. Bleib da sitzen. Rühr dich nicht vom Fleck! Was ist jetzt? Soll ich die Tür eintreten oder was? Moment! Über den Tisch fallen Sie schnell! Bergmann, Waffe weg! Das Haus ist so schnell! Los, Sie haben keine Chance! Du hast mich verraten, Valerie. Nein, Lenny! Wo ist denn unsere Frau Ober- und Hauptkommissarin? Die hat keine Lust auf Geselligkeit. Kann man auch verstehen nach allem, was vorgefallen ist. Wieso? Letzten Endes hat sich doch alles im Wohlgefallen aufgelöst. Quatsch! Die Sache stand auf Messers Schneide. Allerdings hätte alles auch schlimm, ganz schlimm ausgehen können. Ja? Entschuldigung, das wusste ich ja gar nicht. Ich dachte, Friedinghaus übertreibt mal wieder in der ihm eigenen penetranten Art und Weise. Erzählen Sie doch mal, Vater Luck. Erzähl du, Friedinghaus. So viel gibt's da nicht zu erzählen. Also, ich stehe mit den beiden Kölner Beamten vor Bergmanns Wohnung. Bergmann fängt an durchzudrehen, zwei Schüsse fallen, mir geht der Arsch auf Grundeis herumgesprungen. Kann man verstehen. Bergmann wollte wohl Selbstmord begehen und Valerie hat versucht, ihn daran zu hindern. Dabei löst sich ein Schuss, der geht in die Decke und dann ein zweiter, der trifft einen Fernseher. Ich wollte auch schon öfter auf den Fernseher schießen. Bei dem bescheidenen Programm, den uns tagtäglich kredenzt. Naja. Und was geschah mit unserem sympathischen Herrn Bergmann? Nun, wir haben ihn überwältigt und verhaftet, wie sie es gehört. Es stimmt nicht, dass er unheilbar krank ist. Ja, stimmt, aber so ganz unheilbar scheint seine Krankheit nun doch nicht zu sein. Auf jeden Fall hat er sich entschieden, eine Operation zu wagen, was er vorher partout nicht wollte. Valerie hat ihn zugeredet. Ihre Tochter ist zu gut für diese Welt, Vater Luck. Meine Tochter hat das Herz auf dem rechten Fleck, Herr Schulze-Osthoff. Und diesen Herrn Bergmann hat sie ja immerhin bis vor kurzem noch geliebt. Was niemand so recht verstehen konnte. Ich weiß. Aber in die Liebe haben andere, Unbeteiligte, nicht hineinzureden. Die Liebe ist ein Geschenk. Man kann es nur annehmen oder zurückgehen lassen. Und das muss jeder selbst entscheiden. Ganz für sich. Vater Luck, das klingt ja fast so, als wenn Sie sich selber noch mal verlieben wollten. Warum nicht? Wenn die Richtige käme. In Ihrem Alter? Du bist bescheuert, Schulze-Osthoff, weißt du das? Lass mal, Ludger. Er hat ja recht. Wir Alten, nach denen übrigens auch die neue Volkssorge, die Altenplage, benannt ist. Wir leben vorwiegend in unseren Erinnerungen. Ist doch auch nicht schlecht, wenn man schöne Erinnerungen hat. Ich habe schöne Erinnerungen. Darauf wollen wir trinken. Auf die schönen Erinnerungen. Auf die Altenplage. Und auf jede neue Liebe, die noch entsteht. Auf Valerie. Ja, auf Valerie natürlich. Vor allem auf Valerie. Westerken. We'll always welcome lovers as time goes by. Das war in der Reihe Land und Leute das Hörspiel Die Nächte mit Lenny von Otto A. Böhmer. Es sprachen Valerie Luck, Marianne Roger, Ludger Frielinghaus, Ansgar Schäfer, Lenny Bergmann, Matthias Ponier, Rigobert Luck, Bernhard Frehe, Josef Schulze-Osthoff, Hannes Demming, Heribert Brockhagen, Werner Brüggemann, Hans Popp, Michael Holm. Ton und Technik Jürgen Mönkedieck und Erdmuda Haug-Jurisch, Regie Georg Büren. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1997.